Kapitel 67. Es geht um den Glauben unseres Herzens. Beim Säen geht es um das Herz und den Glauben. Kein Landwirt ärgert sich, weil er seine Samen aussäen muss. Kannst du dir einen Landwirt vorstellen, der weint und jammert, weil er seine Samen nehmen und in die Erde bringen muss? Man würde ihn für verrückt erklären. Wenn ich manche Menschen beobachte, wenn sie ihre Samen in sein Reich hineingeben, frage ich mich, was sie wirklich glauben. In 2. Korinther 9, 7 macht Paulus eine klare Aussage. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dieser Vers verdeutlicht, dass es beim Säen um unser Herz und unseren Glauben geht. Wenn du in deinem Herz nicht klar definiert hast, dass das Aussäen von Samen im Reich Gottes etwas sehr Lohnenswertes ist, wirst du nie fähig sein, im Glauben zu säen. Du wirst nur widerwillig und ohne Freude geben. Mir fehlen die Worte, um die überwältigende Freude zu beschreiben, die meine Frau und ich jedes Mal verspürten, wenn wir großzügig ins Reich Gottes säen konnten. Wir haben gelernt, im Glauben und voller Freude zu säen. Gott gibt uns Brot und Samen. Als ich den Unterschied zwischen Brot und Samen verstanden hatte, hat das mein Leben entscheidend verändert. Gehen wir zu 2. Korinther 9, 10. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Alles Geld, das Gott dir gibt, ist zum Teil Samen und zum Teil Brot, um es ganz deutlich zu sagen, den Samen zu essen und das Brot zu säen, wäre total töricht. Ich habe Menschen getroffen, die beides gemacht haben. Und auch ich habe manchmal Brot gesät und Samen gegessen, bevor ich diese Wahrheit begriffen hatte. Als meine Frau und ich das verstanden hatten, fingen wir an, Gott jedes Mal, wenn wir Geld in unsere Hände bekamen, folgende Frage zu stellen: Was hiervon ist Same und was Brot? Es war wunderbar zu erleben, wie der Herr unserem Wunsch begegnete, von ihm zu lernen, was den Unterschied zwischen beidem ausmachte. Wenn Gott dir Brot gibt, also materiellen Wohlstand, um ihn zu genießen, wäre es nicht schlau, dieses Brot zu säen, denn es wird nicht wachsen. Es verrottet einfach nur in der Erde. Es bringt keine Frucht hervor. Genieße die guten Dinge, die Gott dir gibt, und erfreue dich an ihnen. Aber wenn du deine Samen aufstallst, weil du nicht zufrieden bist mit dem Brot, das Gott dir gibt, dann wäre das auch nicht schlau. Denn dann wirst du keine Ernte haben. Eigentlich geht es nicht wirklich darum, wie viel du gibst. Sondern die Frage lautet, isst du dein Brot und säst deinen Samen? Oder säst du dein Brot und isst deinen Samen, Gott braucht dein Geld nicht. Die Bibel sagt in Haggai 2, 8. Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Wenn Gott doch alles Silber und Gold dieser Erde gehört, warum sollen wir dann in sein Reich geben? Sicher nicht, weil er unser Geld bräuchte. Im Verlauf der Kapitel haben wir festgestellt, dass Wohlstand und Versorgung in erster Linie von ihm kommen. Der Himmel ist ein sehr luxuriöser Ort. Gott braucht dein Geld nicht. Er hat unendlich viele Möglichkeiten, die Pläne und Absichten seines Reiches zu finanzieren. Beim Geben geht es um uns, nicht um ihn. In seiner wunderbaren Liebe, Freundlichkeit und Weisheit erlaubt er uns, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn wir verstehen, worum es beim Säen und Ernten eigentlich geht, werden wir auch verstehen, dass wir selber, mehr als jeder andere, Nutznießer unserer Großzügigkeit sind.